haarsträubenden Fanagers Philip Maloney. Heute der rote Rucksack. Erster Teil. Der Anruf erreichte mich am Nachmittag. Die Frau klang aufgeregt und ihren Worten entnahm ich, dass ihr etwas Wertvolles gestohlen worden war. Sie bat mich, zu ihr zu kommen. Ich sagte zu, noch bevor ich erfuhr, wo sich meine Klientin aufhielt. Der Gasthof hieß Frohsinn und sah auch so aus. Meine Klientin hieß Vogel und einen solchen hatte sie offenbar. Mir wurde mein Rucksack gestohlen. Das ist bedauerlich, aber dafür bin ich nicht zuständig. Sie sagten am Telefon, dass es um Leben und Tod geht. Es geht tatsächlich um Leben und Tod. Sind in dem Rucksack lebenswichtige Medikamente? Es geht Sie nichts an, was in dem Rucksack ist. Ich will ihn wiederhaben. Versuchen Sie es bei der Polizei oder auf dem Fundbüro. Ich möchte, dass Sie meinen Rucksack zurückholen. Er wurde gestohlen. Das sagten Sie bereits. Wie sieht der Rucksack aus? Roter Rucksack, groß, nicht mehr das neueste Modell, aber praktisch. Und wann haben Sie den Rucksack zum letzten Mal lebend gesehen? Keine Ironie, bitte. Also gut. Wann ist er Ihnen abhanden gekommen? Er wurde mir gestohlen, hier in dieser Herberge. Und wann war das? Vor etwa 4 Stunden. Ich kam von einer Wanderung zurück, stellte den Rucksack hier neben den Tisch, bestellte einen Kaffee und ging dann kurz auf die Toilette, weil mir leicht schwindelig wurde. Zu viel Verblutdruck. Ich muss einen Kopfstand machen und dann geht es wieder. Sie machten auf der Toilette einen Kopfstand? Da hätte ich hier drin einen Kopfstand machen sollen. Weshalb haben Sie den Rucksack nicht mit auf die Toilette genommen? Es ging alles so schnell. Wenn mir schwindelig wird, kann ich nicht richtig denken. Ich habe übrigens dem Wirt nicht gesagt, dass mein Rucksack gestohlen wurde. Ich möchte, dass diese Angelegenheit so diskret wie möglich behandelt wird. Diskretion kostet doppelt. 5.000 Franken, wenn Sie mir den Rucksack wieder beschaffen. Donnerwetter! Ist das Ding ein Erbstück? In dem Rucksack befinden sich Dokumente, die sehr wichtig für mich sind. Sie schilderte mir ausführlich, was aus ihrer Sicht geschehen war. Da sich während der Tatzeit keine anderen Gäste in dem Restaurant aufhielten, musste der Dieb unter den Angestellten zu finden sein. Frau Vogel ging nach oben auf ihr Zimmer und ich klingelte den Wirt nach vorne. Bin schon da, der Herr Wünschener Zimmer. Der Herr Wünschener eine Suite mit Meerblick. 150 die Nacht mit Frühstück. Ganz schön teuer. Wir sind gut ausgelastet, hier in Grünwil ist um diese Jahreszeit alles voll. Das bezweifle ich. 120 ohne Frühstück, mein letztes Angebot. 100 Vollpension. Verschwinden Sie. Ich bleibe. 120, sagten Sie. Zimmer 22, zweiter Stock. Ich bleibe nur eine Nacht. 120, jetzt gleich. Sind Sie immer so misstrauisch? Sie wären nicht der erste Städter, der am frühen Morgen einfach abhaut, ohne zu bezahlen. Ich möchte am Morgen wandern gehen. Leider habe ich meinen Rucksack zu Hause vergessen. Können Sie mir aushelfen? Der Kehlin Fritz verkauft Rucksäcke. Ein Gebrauchter tut es auch, vielleicht ein Roter. Den sieht man besser, wenn ich mich verlaufe. Ja, ich werde mal sehen, ob ich einen auftreiben kann. Möchten Sie ein Bier? Ich schüttelte den Kopf und bestellte einen Whisky. Er sah mich verächtlich an. Auf dem Lande trinkt man Pflümli oder sauren Ost, aber kein Whisky. Er schmeckte trotzdem nicht übel. Die junge Frau, die mir den Whisky servierte, setzte sich lächelnd an meinen Tisch. Nichts los, schon seit Wochen. Ihnen sieht man an, dass Sie aus der Stadt kommen. Sie sehen auch nicht wie eine Einheimische aus. Bin aber hier aufgewachsen. Komme aus Kroatien. Habe aber vergessen, wie es dort aussieht. Sind Sie geschäftlich unterwegs? Sozusagen. Bin ich der einzige Hotelgast? Nein, 3 Zimmer sind belegt. Eine ältere Frau, eine jüngere Frau und ein seltsamer Mann. Klingt nicht schlecht. Was ist an dem Mann so seltsam, wenn ich fragen darf? Er bewegt ständig seinen Mund, ohne etwas zu sagen. Wie wenn er kauen würde. Und er zeichnet seltsame Dinge aufs Papier. Wie ein Fußballtrainer. Wie ein Fußballtrainer? Mein Bruder spielt Fußball, deshalb kenne ich das. Taktik. Wo, wann, welcher Spieler hinlaufen soll. Dann ist der Mann Fußballtrainer. Kann schon sein. Ihr Chef wirft uns gerade Giftpfeile zu. Er ist schon okay. Seine Frau hat ihn vor ein paar Wochen verlassen. Jetzt hat er Angst, dass auch ich ihn noch verlasse. Den Verlust von 2 billigen Arbeitskräften in so kurzer Zeit würde der Betrieb nicht verkraften. Ich bezahlte, blieb aber sitzen. Die Minuten krochen wie ein müder Käfer durch das Lokal. Ich döste leise vor mich hin, als die Tür aufging und eine Frau die Gemäuer erzittern ließ. Schlafen schon alle? Jetzt nicht mehr. Ein müdes Kaff und ein müdes Hotel, nicht wahr? Und ein müder Meloni. Wie heißen Sie? Bischof. Spricht man Sie mit Hochwürden an? Mich spricht man mit Carmen an. Im Übrigen bin ich Atheistin. Kann ich ein Bier haben? Die Küche ist zu. Ich will das Bier weder gebraten noch gekocht. Ja, ausnahmsweise. Oh, jeden Abend das gleiche Theater. Sind Sie geschäftlich unterwegs? Sozusagen. Ein Handlungsreisender. Was verkaufen Sie? Rote Rucksäcke. Meiner ist schwarz. Zum Wohl. Trinken Sie auch noch eine Flasche mit? Ich sagte ausnahmsweise. Jetzt ist aber Feierabend. Schon gut. Ich gehe sowieso gleich schlafen. Ich bin auch geschäftlich unterwegs. Sie verkaufen schwarze Rucksäcke? Nein, Immobilien. Ich suche nach Objekten. Ferienwohnungen und Ferienhäuser in dieser Gegend sind bei den Städtern beliebt. Das müssen andere Städter sein als ich. Haben Sie vielleicht heute jemanden mit einem roten Rucksack gesehen? Es würde mich interessieren, ob der Markt gesättigt ist. Keine Ahnung. Ich schaue mich nach Häusern um, nicht nach Rucksäcken. Sie griff zum Glas und trank es in einem satten Zug leer. Ich stand auf und ging aus dem Haus, um ihr ein wenig die Füße zu vertreten. Hinter dem Haus warf ich routinemäßig einen Blick in den Müllcontainer. Tatsächlich entdeckte ich den roten Rucksack. Er lag zuoberst. Unter dem Rucksack entdeckte ich einen Mann. Er sah so tot aus, wie ich mich fühlte. Ich nahm den Rucksack aus dem Container, verstaute ihn in meinem Zimmer und rief danach die Polizei an. Die haarsträubenden Fälle des Philip Meloni. Die haarsträubenden Fälle des Philip Meloni. Heute der rote Rucksack, zweiter Teil. Was bisher geschah? Frau Vogel ist auf Wanderschaft in Grünwil und Umgebung. Als im Gasthof Frohsinn einkehrt, wird ihr schwindlig. Sie geht auf die Toilette und als sie zurückkommt, ist ihr roter Rucksack verschwunden. Meloni soll nach dem offenbar wertvollen Stück suchen. Er unterhält sich mit dem Wirt, einer Angestellten und einer Frau, die in Grünwil nach Immobilien sucht. Als er spät am Abend einen Spaziergang um das Hotel macht, entdeckt er in einem Müllcontainer einen roten Rucksack und eine Leiche. Mit den Jahren gewinnt man eine gewisse Routine im Umgang mit der Polizei. Leichen, die nach Mitternacht entdeckt werden, sind besonders unbeliebt. Entsprechend ist die Stimmung, wenn die aus dem Bett geholten Beamten Spuren sichern und sich ein Bild von der Leiche und dem Fundort machen. Üble Sache, Maloney. Bei dem Toten handelt es sich um den Koch des Frohsinns. Offenbar haben seine Menüs nicht allen Leuten gemundet. Haben Sie heute Abend hier gegessen? Ich fahre ab und zu aufs Land, genieße die polizeifreie Luft, die netten Menschen, die nur ab und zu einen Koch erwürgen und so umweltbewusst sind, dass sie ihn auch gleich im Müll entsorgen. Der Mann wurde wahrscheinlich mit einem Strick von hinten erwürgt. Gehört hat das niemand, gesehen hat das auch niemand. Dabei kann man einen 70 Kilo schweren Mann nicht geräuschlos in einen Müllcontainer werfen. Auf dem Land steht man mit den Hühnern auf und geht mit den Küken ins Bett. Sind Sie mit einer Frau hier? Das ist ja ganz was Neues. Oder wird die von der Invalidenversicherung bezahlt? Ich bin alleine hier. Ein kleiner Suchauftrag, der aber nichts mit dem Mord an dem Koch zu tun hat. Ein Mord ohne Maloney, das glauben Sie doch selber nicht. Glauben Sie, was Sie wollen. Ich gehe jetzt schlafen. Sie halten sich zu unserer Verfügung. Sind Sie auf dem Handy erreichbar, wenn noch Fragen auftauchen? Aber sicher, ich schlafe nie ohne Handy unter dem Kopfkissen. Das wärmt die Ohren und lässt das Gehirn vibrieren. Ach, wissen Sie, es gibt Leute, die sich vor allem in die Hosen machen. Mikrowelle, Rinderwahn, Handy, Elektrosmog und Internet. Diese Leute wären früher nicht in einen Zug gestiegen und hätten keine Cola getrunken, weil das alles mal als gefährlich galt. Am gefährlichsten aber ist immer noch der Mensch und nicht das, was er findet. Schauen Sie diesen Koch an. Ist seine Mikrowelle eingegangen oder weil ihn jemand erwürgt hat? Ich pflichtete ihm bei, dass die Mikrowelle höchstens Schuld am schlechten Essen, nicht aber am Tod des Koches war. Die nächsten Stunden verbrachte ich schlafend. Das Frühstück fiel aus, weil so ziemlich alles ausfiel am Morgen nach dem Leichenfund. Zuerst der Strom, dann die Milch und schließlich die Bedienung. Das ist entsetzlich. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Sie können nicht mehr viel tun. Der Koch ist tot und den Rest erledigt die Polizei und die Angehörigen. Ich rede nicht vom Koch. Ich rede von Jana. Sie ist abgehauen, bekam Panik oder so ähnlich. Nachdem sie von der Polizei befragt worden war, habe ich sie nicht mehr wiedererkannt. Vielleicht hatte sie etwas mit dem Koch. Meinen Sie? Aber natürlich, ich alter Trottel, habe gar nicht daran gedacht. Jana war in den Kerl verliebt. Was Jana durchaus verdächtig macht. Ach was, für Jana lege ich meine Hand und auch noch andere Körperteile ins Feuer. In Ihrem Alter können Sie sich das leisten. Wo kriege ich jetzt einen neuen Koch her? Ich dachte, das Essen wird fertig geliefert und muss nur noch aufgewärmt werden. Na und, dein Koch muss trotzdem in die Küche. Ist Frau Vogel schon zum Frühstück erschienen? Ja. Heute gibt es kein Frühstück und vor allem gibt es in diesem Gasthof keine Frau Vogel. Sie hat hier übernachtet. Das ist mir neu. Etwa bei Ihnen? Dann müssen Sie nachzahlen. Ich habe Ihnen das Zimmer als Einzelzimmer berechnet. Frau Vogel ist in Ihrem Alter, nicht in meinem. Jana hat mir gestern bestätigt, dass eines der Zimmer von einer älteren Frau belegt ist. Ach, Sie meinen Frau von Tobel. Nein, ich meine Frau Vogel. Frau von Tobel ist gestern Nacht bereits wieder abgereist, noch bevor die Polizei erschien. Weiß die Polizei, dass die Frau hier im Gasthof war? Ich habe der Polizei alles gesagt, was ich weiß. Sie glauben doch nicht ernsthaft, dass diese alte Dame den Koch erwürgt hat. Ich glaube gar nichts, ich frage nur. Und ich muss einen neuen Koch suchen und wahrscheinlich auch gleich noch eine neue Bedienung. Er kratzte sich am Hinterkopf und ging. Ich wartete eine Stunde, doch es erschien niemand und ich wurde mir der Trostlosigkeit meines Daseins bewusst. Ich tat, was ich in solchen Situationen immer tue, ich blieb noch eine Weile sitzen. Danach ging ich auf mein Zimmer und schaute mir den Rucksack genauer an. Mein Gott, was haben Sie mich erschreckt? Was machen Sie in meinem Zimmer? Das ist Ihr Zimmer? Tatsächlich, diese Tasche gehört mir nicht. Und dieser Rucksack auch nicht. Sie wohnen auch hier im Gasthof? Christen ist mein Name. Ich bin total verwirrt. Wurden Sie auch von der Polizei befragt? Das ließ sich nicht verhindern. Eine irre Vorstellung. Man schläft? Und nur wenige Meter entfernt wird jemand erwürgt. Da packt einen das nackte Grauen. Haben Sie den Koch gestern noch gesehen? Nein. Das heißt, vielleicht schon, aber ich realisiere manchmal nicht, was um mich herum vorgeht. Ich suche nämlich nach einem ganz bestimmten Tanz. Einem Tanz? Ein ritueller Tanz eines kleinen Naturvolkes, das vor 300 Jahren ausgestorben ist. Der Tanz ist hochkompliziert und besteht aus einer Abfolge von 2000 Schritten. Ganz schön viel für ein Tänzchen. Allerdings. Glaubt man aber den wenigen Überlieferungen, die es von diesem Volk noch gibt, dann ist dieser Tanz das Tor zu einer völlig anderen Welt. 2000 Schritte und man befindet sich in einer anderen Welt. Ein paar Tabletten oder übermäßiger Alkoholgenuss haben die gleiche Wirkung. Nein, nein, nein. Kein Rausch. Es ist mir wie das Anklopfen an eine Pforte, die sich nur dann öffnet, wenn man das Passwort kennt. Und die 2000 Schritte sind das Passwort. Ich vermute, dass in allen Tänzen aller Völker der Welt kleine Teile dieses Passwortes enthalten sind. Auch im Foxtrott und im Tango. Das ist hochinteressant. Trotzdem würde ich mich jetzt gerne ein wenig frisch machen. Tanzen Sie? Nur wenn es von einer Dame gewünscht wird. Bedauerlich. Der Tanz führt uns in eine andere Dimension. Aber niemand ist sich dessen bewusst. Ich glaube übrigens, 1200 der 2000 Schritte entschlüsselt zu haben. 10 Jahre Arbeit und Entbehrung hat mich das gekostet. Dafür werden Sie eines Tages eine Tapferkeitsmedaille und ein paar Lackschuhe erhalten. Nicht den Dank suche ich, sondern die Pforte ins Glück. Er legte ein paar Tanzschritte auf die morschen Dielen und ich schüttelte den Kopf. Nachdem er gegangen war, untersuchte ich den Rucksack. Er war leer und hatte kein doppeltes Futter und auch keine versteckten Taschen. Im Polizeipräsidium zeigte man mir ein Foto. Keine versteckten. Frau Maloney. Das ist Frau Vogel. Das stimmt nicht ganz, aber immerhin etwa zu 10%. Hat die Frau zu 90% einen anderen Namen? Von Tobel, Bachmann, Strauß, Kilian und so weiter. Donnerwetter. War die Frau so oft verheiratet oder hat sie bei einer Tombola ein paar Nachnamen gewonnen? Weder noch. Die Frau ist vor ein paar Jahren untergetaucht. Eine Terroristin. Die sind ja wie die alten Rockmusiker, die partout nicht aufhören können. Ich kenne auch ein paar Privatdetektive, die den starken Abgang längst verpasst haben. Solange es unaufgeklärte Morde gibt, gibt es auch Meloni. Diese Frau. Nennen wir sie doch einfach bei ihrem richtigen Namen. Sie heißt nämlich tatsächlich Vogel. Dann war sie ja ganz ehrlich zu mir. Diese Frau war mit Johannes Vogel verheiratet. Das ist hochinteressant. Weshalb aber erzählen mir heute alle Leute hochinteressante Dinge, die mich aber nicht im geringsten interessieren? Das sollte sie aber interessieren, Maloney. Johannes Vogel hat vor 15 Jahren eine Bank überfallen und dabei einen Bankangestellten erschossen. Er sitzt deswegen immer noch im Zuchthaus. Die Beute aus dem Überfall wurde nie gefunden. Was sagen Sie nun, Maloney? Ich sagte nicht viel und schon gar nichts über einen roten Rucksack. Als ich am Abend wieder in Grünville ankam, lag der Rucksack brav auf meinem Bett. Ich reimte mir zusammen, was ich erfahren hatte, und ahnte, weshalb Frau Vogel so darauf erpicht war, den Rucksack wiederzukriegen. Haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Der rote Rucksack. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute Der rote Rucksack. Dritter und letzter Teil. Was bisher geschah. Maloney erhält den Anruf einer älteren Frau, die in einem Gasthof in Grünville abgestiegen ist und der ein roter Rucksack gestohlen wurde. Maloney nimmt den seltsamen Auftrag an und macht sich auf die Suche. Tatsächlich findet er den Rucksack. Zusammen mit einer Leiche in einem Müllcontainer. Seine Klientin ist derweil spurlos verschwunden. Bei der Polizei erfährt Maloney, dass Frau Vogel die Gattin eines Bankräubers ist, dessen Beute nie gefunden wurde. Es gibt Tage, an denen empfiehlt es sich, nichts zu tun und dieses Nichtstun auch nicht durch äußere Einflüsse zu stören. Als mich aber meine Klientin anrief, stellte ich meinen Tagesplan um. Wir trafen uns in einem Einkaufszentrum. Sie wissen also jetzt, wer ich bin. Weshalb haben Sie mir nicht gleich gesagt, dass mit dem roten Rucksack ein Vermögen verschwunden ist? Es lief alles so gut. Aber zuletzt überstürzten sich die Ereignisse. Mein Mann ist im Gefängnis schwer erkrankt und jetzt kommt auch noch der Euro. Damals bei dem Überfall hat mein Mann über 200.000 D-Mark erbeutet. Leider nur 50.000 Schweizer Franken. Diese D-Mark muss man bis Ende Jahr entweder ausgeben oder umtauschen. Unsere Idee war, das Geld in kleinen Beträgen bei vielen Bankfilialen umzutauschen. Wusste außer Ihnen und Ihrem Mann jemand von dem Geld? Nein, das kann ich ausschließen. Es lag 15 Jahre lang vergraben in einem Wald bei Grünville. Mein Mann hat tolle Arbeit geleistet. Die Noten sehen wie neu aus. So neu, dass man sie noch ein wenig bearbeiten muss, bevor man sie zu einer Bank bringen kann. Hat im Gasthof Frohsinn jemand einen Blick in Ihren Rucksack werfen können? Worauf wollen Sie eigentlich hinaus? Der Koch wurde ermordet aufgefunden. Neben ihm der Rucksack. Es ist doch sonnenklar, dass der Koch einen Komplizen hatte und dieser nicht heilen wollte. Das wäre eine Möglichkeit. Besorgen Sie mir das Geld. Ich bin bereit, Ihnen 10% der Summe als Erfolgsprämie zu überlassen. Das klingt nicht schlecht. Aber an dem Geld klebt Blut. Mein Mann wollte den Bankangestellten nicht erschießen. Er hatte aber keine andere Wahl. Der junge Mann wollte den Helden spielen. Und Helden sterben manchmal den Heldentod. Sie schrieb mir eine neue Handynummer auf, unter der sie die nächsten Tage erreichbar war. Ich fuhr aufs Land. Wenn der Koch Komplizen hatte, konnte eine davon auch weiblich sein. Und die Freundin des Kochs war nach seinem Tod abgetaucht. Ich fand sie nach mehreren Anläufen in der Wohnung ihrer Eltern. Ich hielt es in meiner Wohnung nicht mehr aus. Sie haben den Koch geliebt. Wir hatten Zukunftspläne. Aber kein Geld. Das ist doch nicht so wichtig, wenn man sich liebt, oder? Für Sie vielleicht nicht. Er hat mir gesagt, dass er den Rucksack gestohlen hat. Wir haben uns deshalb gestritten. Hat er gesagt, wer sein Komplize ist? Er hatte keine Komplizen. Er kam aus der Küche in die Gaststube und sah den Rucksack. Zuerst dachte er, dass ihn jemand vergessen hat und nahm ihn nach hinten. Aus purer Neugier schaute er in den Rucksack. Und kam aus dem Staunen nicht mehr heraus. Er sagte mir später, das sei unser Eigenkapital für ein schönes Haus in Grünwil. Ich sagte, ich könnte in einem solchen Haus nicht glücklich werden. Kann es sein, dass jemand Ihren Streit belauscht hat? Kann sein. Ich war ziemlich laut. Er auch. Dieser Rucksack hat unsere Liebe zerstört. Der Gasthof Frohsinn war wegen des Todesfalls geschlossen. Da ich noch immer den Zimmerschlüssel auf mir trug, konnte ich problemlos rein. Ich traf auf Frau Bischof, die auf ihren Chauffeur wartete. Chauffeur klingt gut, nicht wahr? Ist aber nur ein guter Freund. Er bringt mich zum Flughafen. Ich fliege heute noch nach Hamburg. Mit vielen Banknoten im Gepäck. Meine Mutter lebt in Hamburg. Sie liegt seit heute Morgen im Spital. Eine rührende Geschichte. Weshalb so zynisch? Weil ich vermute, dass Sie den Koch erwürgt haben. Ich? Das ist ein schlechter Witz, nicht wahr? Ich habe mich erkundigt. Ihre Immobiliengeschäfte laufen miserabel. Meine Immobiliengeschäfte laufen super. Schlecht geblufft, mein Herr. Es war immerhin ein Versuch wert. Haben Sie D-Mark dabei? Normalerweise nicht. Aber als ich Herrn Christen sagte, dass ich nach Hamburg fliege, bot er mir an, Geld zu wechseln. Herr Christen hat Ihnen D-Mark offeriert. Hm? Er hatte ein ganzes Bündel in seiner Jackentasche. Sicher ein paar tausend Mark. Ich ließ die verdutzte Frau Bischof stehen und eilte nach oben. Doch der schräge Vogel war bereits ausgeflogen. Ich alarmierte die Polizei. Es vergingen 2 Tage, bis bei einer kleinen Bankfiliale in einer kleinen Ortschaft ein kleiner Mann viele kleine Banknoten wechseln wollte. Im Polizeipräsidium standen wir uns gegenüber. Ich habe das Geld gefunden. Im Zimmer dieses Mannes. In einem roten Rucksack. Sie behaupten, dass Philipp Maloney den Koch ermordet hat. Für diese Behauptung hat er ein Mittagessen in der Polizeikantine verdient. Danach wird er alles gestehen. Sie halten den Mund, Maloney. Ich werde jetzt das Verhör fortsetzen. Es war einmal eine kleine Maus, die hungrig war. Ich sage nichts mehr. Diese Maus wurde von einer großen, dicken Katze beobachte. Stammt diese Verhörmethode aus einem Mickey-Maus-Heft? Man muss den Verdächtigen in Sicherheit wiegen, Maloney. Das sind neue, sanfte Verhörmethoden. Softie. Es geht aber auch anders. Ist was? Von was leben Sie, Herr Christen? Von meiner Bescheidenheit. Der Staat unterstützt schlechte Schriftsteller und gibt Geld für miserable Filme aus. Größenwahnsinnige Kleckser kriegen Ateliers in New York oder Paris und ich kriege keinen Rappen Subvention. Wir sind Künstler. Das erklärt einiges. Herr Christen ist auf der Suche nach dem Tanz ins Glück. Überall habe ich um Geld gebettelt. Beim Nationalfonds, bei Stiftungen, bei den Banken. Niemand hat mich ernst genommen. Und dann hörten Sie den Koch und seine Freundin über viel Geld streiten. Es kam mir vor wie ein Sechser im Lotto. Was sollten diese jungen Leute mit dem Geld anfangen? Wenn man jung ist, kann man auch ohne Geld glücklich sein. Sie geben zu, den Koch ermordet zu haben. Es war Notwehr. Notwehr! Der Mann wurde von hinten erwürgt. Es ging kurz und schmerzlos. Abführen! Und jetzt zu Ihnen, Maloney. Wussten Sie, dass es strafbar ist, für eine Bankräuberin zu arbeiten? Ich erklärte ihm, dass Frau Vogel keine Bankräuberin war, sondern lediglich die Gattin eines Räubers. Doch Tage später wurde ich eines Besseren belehrt. Johannes Vogel entwich auf der Krankenstation des Gefängnisses und wurde von seiner Frau in einem gestohlenen Wagen in die Freiheit gefahren. 2 Wochen später wurden beide verhaftet. So geht das. Haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Der rote Rucksack. Dritter und letzter Teil.